stehen. Doch ein verzerrtes Bild meiner selbst ist ein Teil dieser Farce, die sich dieses verdammte Leben schöpft. Lebst du oder bist du schon tot? Ich befinde mich selbst in dem Sog, der einer verfluchten Spirale ähnelt. Ihr Wichser, ihr fühlt euch so edel, doch edel seid ihr nur, weil die Farbe der Haut langsam verblasst. Im Tod seht ihr alle gut aus, ich verfalle dem Hass immer mehr. Die Dinge, die ich für mich richtig empfinde, sind abstrakte Konstrukte einer so realen Welt. Ich bescheinige, dass ich unheilige Absichten stetig verfolge. Ich beuge mich nicht eurem System, was sowieso auf Dauer irgendwann untergeht. Auf volle Kredite eurer Elite, satanische Liebe, die niemals erwidert werden könnte, ja wieder Dämonen nur an mit eurem Sein. Ich verachte diese Menschen, diese Welt, und keiner kann mir helfen, wenn mein Kopf daran zerbricht. Ich verachte diese Menschen, diese Welt, meine Psyche ist gefickt und deine Hilfe hilft mir nicht. Ich verachte diese Menschen, diese Welt, und keiner kann mir helfen, wenn mein Kopf daran zerbricht. Ich verachte diese Menschen, diese Welt, meine Psyche ist gefickt und deine Hilfe hilft mir nicht. Alle die Menschen, die dachten, sie könnten dem Dämon entkommen, sie können nicht entkommen. Die Hölle, sie spuckte ihn aus, dass er diese Planeten mit allen Bewohnern an die Tiefe der Abgründe drängt. Der Kern ihrer Existenz wird auf die Waagschale gelegt. Du denkst, dass du das überlebst, doch diese Wege, sie führen dich ab von der Linie des Lebens in eine Zwischenwelt, zwischen Traum oder Realität. Ein schmaler Grat, der über Leben und Tod zu entscheiden vermag. Auf meinen Schultern die Last, die mich dazu verleitet, den Menschen ein Zeichen zu senden, das sie zum Umdenken veranlassen soll. Die Urteile fällen sich einfach von selber aus den Tiefen der Wälder. Schleicht ein düsteres Wesen, das sich in dem Zeitkontinuum bewegt. Zwischen Raum und der Ewigkeit gibt es einen Platz, der gefüllt ist mit der Unendlichkeit der Leere des Universums. Ich verachte diese Menschen, diese Welt, und keiner kann mir helfen, wenn mein Kopf daran zerbricht. Ich verachte diese Menschen, diese Welt, meine Psyche ist gefickt und deine Hilfe hilft mir nicht. Ich verachte diese Menschen, diese Welt, und keiner kann mir helfen, wenn mein Kopf daran zerbricht. Ich verachte diese Menschen, diese Welt, meine Psyche ist gefickt und deine Hilfe hilft.